zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Alle Jahre wieder. Nun ist es soweit. Wir haben uns durchgekämpft bis zum heutigen Tag. Der vorletzte Akt des anstrengenden Adventsmarathons ist da, nämlich der Gottesdienst am Heiligen Abend. Keine Angst, den kriegen wir auch schon hin. Und das, was der da vorne sagt, das kennen wir doch alles schon. Maria und Josef, das Kind in der Krippe, haben wir ja schon wieder gesehen, zum zweiten Mal hintereinander in Folge. Maria, die gleiche Person, das kennen wir doch alles. Da kommt doch nichts Neues. Wenn ich mal ehrlich bin, das lasse ich alles so vorbeirauschen. Ich kenne die Geschichte schon vor und rückwärts. In Gedanken bin ich schon längst beim Höhepunkt des Abends, nämlich bei der Bescherung und dann anschließend bei dem viermotorigen Braten. Dann ist Heiligabend da. Und wenn wir das geschafft haben, dann sind wir geschafft. Ist doch sowieso immer die gleiche Leier, alle Jahre wieder fröhliche Weihnachten. Wie kriegen wir es eigentlich hin, 2 Stunden vor dem größten Fest des Jahres alle Kräfte und alle Gedanken auf das erste Weihnachtsgeschehen zu bündeln, um nach den Tagen dann sagen zu können, so ein Weihnachtsfest habe ich mir schon immer gewünscht. Weihnachten ist nicht ein Fest der Vergangenheit, sondern der Gegenwart. Im ganzen Jahr wächst Weihnachten und gibt ihm am Ende ein anderes Licht und rückt zusammen, was man einmal getrennt sah. Weihnachten, Karfreitag, Ostern und Pfingsten. Alles das gehört zusammen, denn Weihnachten gibt es nicht ohne diese Festtage und umgekehrt ist es genauso. Ich lade euch heute ein, mal die Weihnachtsgeschichte zu hören, aber etwas anders. Es ist kein alter Hut, der jetzt erklingen wird, sondern ich garantiere euch, so habt ihr die Weihnachtsgeschichte noch nie gehört. Zu der Zeit hat der römische Kaiser Augustus angeordnet, dass alle Leute im ganzen Land Zelle werden sollen. Das war das erste Mal, dass sowas passiert ist. Damals war der Quirinius der Statthalter. Da haben sich alle Leute aufgemacht und sind in den Ort gegangen, wo sie auf die Welt gekommen waren und haben sich in die Liste eintragen lassen. Josef hat zu der Familie vom David gehört. Drum musste der bis nach Bethlehem, um sich registrieren zu lassen. Von Nazareth aus hat er sich mit seiner hochschwangeren Maria auf den Weg gemacht. Kaum in Bethlehem angekommen, hat Maria ihrem ersten Bibel das Leben geschenkt. Sie hatten ihn in Windel gewickelt und in eine Futterkrippe hineingelegt, weil im Gasthaus kein Platz war, nicht einmal ein kleines Eckle. Genau in der Nacht waren die Hirte mit ihrer Schafherd vorm Dorf auf den Feldern. Plötzlich stand da mitten unter ihnen ein Engel. Sein Glanz hat alles ganz hell überstrahlt. Die Hirte haben sich furchtbar erschreckt. Aber der Engel hat sie beruhigt. Ihr braucht doch keine Angst haben. Ich bringe euch eine gute Nachricht, und zwar für alle Leute. Heute Nacht ist uns der Retter, der Christus, geboren worden. Ob er's auch wirklich ist, könnt ihr daran sehen, dass er in einer Futterkrippe liegt und Windel umhat. Auf einmal waren auf dem Feld ganze Heerschare von Engel. Im Sprechchor haben sie gesagt, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und dann sind sie wieder im Himmel verschwunden. Und die Hirte waren sich einig, des Wunder luget mir uns a. Los, gämmer! Und schon sind sie losgerannt Und haben sie tatsächlich gefunden, Maria, den Josef und Futtertrip mit dem Kind. Da haben die Hirte alles, was passiert war und was die Engel über das Kind gesagt haben, weiterverzählt. Die Leute haben vielleicht gestaunt, Maria aber hat alles ganz fest in ihr Herz packt und ganz oft drüber nachdenkt und gestaunt. Die Hirten sind wieder umdreht zu ihrer Schafherde. Und dort haben sie Gott gelobt und geehrt über allem, was sie gesehen und gehört habe. Denn alles war genauso eitroffe, wie die Engels geschwätzt haben. Na, haben sie Stimme kannt? Ja, es war Schwester Traudel in ihrer badischen Mundart. Das denkt man nicht, dass so eine Diakonisse so badisch schwätzen kann, wa? Nee, wa, ist Remscheiderblatt, passt nicht. Mir ist eins aufgefallen, als ich die Weihnachtsgeschichte in dieser Form zum ersten Mal hörte, letzte Woche, wo ich es aufgenommen habe, da war es mir, als wenn ich es zum ersten Mal gehört hätte. Wenn es euch auch so geht, dann kann es ein ganz spannender Gottesdienst werden, auch wenn ich leider die Predigt auf Hochdeutsch halten muss. Gabriel, der Himmelsbote, heißt das Stück, was wir eben gesehen haben. Wisst ihr, was für mich am interessantesten war, was ich noch nie im Leben erlebt habe? Ich durfte einen tiefen Blick in einen Engelskalender werfen. Da war was los. In der Tat, Gabriel stand unter richtigem Stress in der Weihnachtszeit. Er hatte alle Hände und Flügel voll zu tun, denn er war ein gehorsamer Engel. Warum sollte es ihm an dieser Stelle eigentlich besser gehen als der normalen deutschen Hausfrau? Engel haben keinen eigenen Willen, sondern sie tun nur das, was ihnen der Chef, also Gott, sagt. Wir Menschen können sie nicht beherrschen und manipulieren, auch wenn die Esoterik uns etwas völlig anderes vermitteln will. Engel sind, wie es die Schrift sagt, dienstbare Geister Gottes, die nur seinen Willen auszuführen haben. Gottes Wille ist immer eindeutig, also auch am Weihnachtsabend, auch wenn das auf den ersten Blick ein total verrückter Auftrag war, den Gabriel erhielt. Nein, nein und nochmals nein, ohne mich. Ich kann das nicht und ich will das nicht. So ähnlich hätte ich gesprochen, wenn ich der Gabriel gewesen wäre. Herr, das kann doch nicht dein Ernst sein. Wenn dein Sohn schon aus der Ewigkeit in die Zeit kommt, um Menschen zu erretten, dann bitte nicht bei solchen Typen, in einer solchen Umgebung. Überleg dir doch mal, was du dir da antust. Da ist Josef nicht mal ein studierter Mann, sondern ein einfacher Zimmermann. Und welche jämmerliche Figur. Und erstmal Maria. Was ist denn an Maria dran, dass du dir gerade Maria ausgesucht hast? Das ist ein einfaches Mädchen aus dem Volk. Klar, es ist eine Priestertochter, gebe ich ja zu. Aber reicht das denn aus für die Mutter Jesu? Und im Übrigen, was kann denn schon aus Nazareth Gutes kommen? Und dann die Gratulanten. Hast du dir mal die Gratulanten angesehen? Ich soll meine weißen Federn schmutzig machen, soll auf ein Feld fliegen, um die Hirten zum Geburtstag deines Sohnes einzuladen? Das kann doch nicht sein. Du weißt doch selbst, dass die Hirten der letzte Dreck sind. Also Chef, so geht es nicht. Aus der Herrlichkeit des Himmels in den Dreck der Erde? Du machst dich doch nur lächerlich, Gott. Ein Gott, der sich klein macht, das ist doch kein Gott, sondern höchstens eine Witzfigur. Ich würde dir gerne eine andere Kondition vorschlagen. Der Sohn Gottes gehört in den Jerusalemer Königspalast. Das ist der geeignete Ort, da stimmt das Ambiente, da sind genug Krankenschwestern, die sich um den neugeborenen Rackern kümmern. Und was die Eltern betrifft, sie müssen auch standesgemäß sein. Bildung ist angesagt. Ein Sohn Gottes, der später mal Zimmermann wird. Die Leute lachen doch nur. Du wirst dich ungemein blamieren. Wie heruntergekommen wirst du denn überhaupt erscheinen? Wenn ich Gabriel gewesen wäre, ich hätte Gott die Ohren vollgehangen mit großartigen Ratschlägen, um die Geburt seines Sohnes richtig hinzubekommen. Wenn ich Gabriel gewesen wäre, ich ich wäre ein grottenschlechter Engel gewesen, nämlich einen mit dem B davor. Wer Gott solche Vorschläge macht, hat nichts, aber auch gar nichts kapiert von Weihnachten. Man muss schon genau hinschauen, um das zu verstehen, was damals geschah. Und wenn wir einmal knallharte Fakten sprechen lassen, dann bleibt uns das fröhliche Weihnachten im Hals stecken. Da ist eine hochschwangere, blutjunge Frau, ein junges Mädchen, höchstens 16 Jahre alt, die tatsächlich behauptet, noch nie mit Josef oder einem anderen Mann zusammen gewesen zu sein. Beiden waren zu Fuß oder auf einem Esel mehrere Wochen unterwegs, denn die Luftlinie zwischen dem Heimatort Nazareth und Bethlehem, die Luftlinie, die betrug 113 Kilometer. Fröhliche Weihnachten? Wohl kaum. Dann die erbärmliche Suche nach der Übernachtung und immer wieder die Abweisung. Es ist kein Raum da. Mit anderen Worten, wir haben keinen Platz für euch, schert euch weg. Dazu der Kampf mit der Zeit. Bald kommt die Geburt und die beiden irren immer noch durch das überlaufene Bethlehem, ohne Hoffnung auf Erhalt eines Nachtlagers. Fröhliche Weihnachten? Von wegen. Was soll denn daran schon fröhlich sein? Das war doch im wahrsten Sinne des Wortes ein richtiges Himmelfahrtskommando. Und irgendwann klappte es dann doch noch mit der Übernachtung. Endstation Stall. Geht es noch tiefer? Geht es noch dreckiger? Geht es noch elender für den Sohn Gottes? Fröhliche Weihnachten? Nee, von wegen. Was haben wir mit dem Kommerz aus dem ersten Weihnachtsfest gemacht? Die Tiere im Stall sind frei von Bakterien, weil sie gerade noch geduscht wurden. Die Luft ist frisch, das Holz der Krippe auf Hochglanz poliert. Es stimmt einfach alles. Und nach 2000 Jahren, ja, da kann man sagen, fröhliche Weihnachten. Aber damals, fröhliche Weihnachten ist nicht. Schauen wir noch genauer hin. Ein verkeimter Stall, alles voller Fliegen, dreckiges Stroh, Tiere, die, wo sie standen, ihr Geschäft machten. Und mitten in dieser lebensgefährlichen Umgebung für Mutter und Kind steht eine vergammelte Krippe, aus der eben noch Tiere gefressen hatten. Jeder von uns ist unter menschenwürdigeren Umständen auf die Welt gekommen. Fröhliche Weihnachten von wegen. Aber das wird ja noch schlimmer. Kaum hat Maria entbunden, poltern solch ungehobelte Klötze wie die Hirten in den Stall. Heute sind Hirten angesehene Menschen. Wenn ich welche sehe, passiert manchmal ganz selten, dann unterhalte ich mich gern mit ihnen, denn von diesen Menschen kann man sehr viel lernen. Doch damals war dieser Berufsstand verschrien. Die Leute galten nichts, sie waren Fußabtreter der Juden, fast auf einer Stufe mit den Zöllnern. Und diese stinkenden Typen, die man heutzutage bestimmt nicht auf ein Grundstück eines Krankenhauses, geschweige denn in einer Wöchnerinnenstation gelassen hätte, die stehen nun um die Krippe und sorgen mit dafür, dass der Mief im Stall noch dicker wird. Fröhliche Weihnachten von wegen, nicht mit diesen Typen. Lasst uns genauer hinschauen, im Herzen ausscheren von dem ganzen Weihnachtsrummel, dem wir so schlecht etwas entgegensetzen können, weil er an unsere Gefühle geht. Weihnachten können sich bekanntlich die größten Kampfhähne vertragen, wenigstens für einige Stunden. Weihnachten erschließt sich nur dem, der das Fest von Kommerz und Kitsch entkleidet und der sieht, wer da in der Krippe liegt, der Sohn Gottes. Machen wir es nicht, denn werden wir, wenn es klappt, vielleicht vor einer goldenen Krippe stehen. Und dann sehen wir vielleicht auch noch das Christkind, was gerade Pause macht, weil es so müde ist vom Schleppen der Geschenke. Aber Jesus werden wir doch nicht sehen. Wenn wir Glück haben, dann stolziert auch noch der Weihnachtsmann verloren herum, den es ja in dieser Form bekanntlich erst seit 1936 gibt. Das war ein Werbegag von Coca-Cola. Erst wenn dieser Mensch im roten Kleid abgelöst wird, wenn Jesus zum Vorschein kommt, dann wird wieder richtig Weihnachten. Fazit: Jesus muss her, sonst fällt Weihnachten ins Wasser. aber bitte nur den echten Jesus. Und den echten Jesus, den gibt es nur in einer hölzernen Krippe. Und da wird sie deutlich, die große Liebe des heruntergekommenen Gottes. Und wie ist er heruntergekommen? Hinein in den Kuh- und Schafsmist des Stalls, in deine und in meine Welt. Und genau das und nichts anderes, genau das ist Weihnachten. Spüren wir eigentlich die Blasen an den Füßen von Josef und Maria bei ihrem langen Fußmarsch? Merken wir die Enttäuschung, wie sie durch Bethlehem geirrt sind und abgewiesen wurden in dem Wissen, gleich kann das mit der Geburt losgehen? Gott, was machst du eigentlich mit uns? Du gibst uns doch der Lächerlichkeit preis. Was bist du doch runtergekommen? Und doch, ohne Jesus Weihnachten zu feiern, ist noch viel schlimmer, als mit einem erleuchteten Kürbis von Haus zu Haus zu laufen, um dann Süßes oder Saures zu schnorren. Fröhliche Weihnachten wünscht sich die Welt heute. Aber ohne Jesus geht es nicht. So heruntergekommen ist Gott, dass er uns in unsere Welt Jesus geschenkt hat. Und er landet punktgenau eben nicht am Königspalast, sondern in einem stinkenden Stall. Der kleine Jesus in einem Himmelbett am Königshof in Jerusalem, das ist genauso aberwitzig für Gott, als wenn unsere Bundeskanzlerin zum Staatsempfang mit einem Fahrrad vorfahren würde. Unvorstellbar. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und diese sind bei Jesus und bei Gott immer seine Niedrigkeit. Jesus hat genau das getan, womit keiner gerechnet hat. Ab Weihnachten gelten nicht mehr die alten Regeln und Gesetze von oben und unten. Die Umkehrung aller Werte hat begonnen. Und die heißt jetzt, er wird ein Knecht und ich ein Herr. Das mag ein Wechsel sein. Deshalb wählt Gott die Niedrigkeit, um ganz bei uns sein zu können. Und er sucht sich nicht die Großen in dieser Welt aus. Weil Gott in uns Menschen rettungslos verliebt ist, ist er so runtergekommen und gibt sich der Lächerlichkeit preis. Noch einmal, kein Oben und kein Unten mehr. Auf Augenhöhe mit Gott und dem Nächsten. Der große Gott macht sich klein, er kommt herab und herunter aus dem Himmel auf seine und auf unsere Erde, um uns nahe zu sein. Als kleines, zartes, ungeschütztes Kind kommt er auf unsere Menschenstraßen, findet schon bei der Ankunft keine Herberge, stellt sich während seines ganzen Erdenlebens auf die Seite der Kleinen und stirbt schließlich aus Liebe den Tod am Kreuz. Das ist die frohe Botschaft von dem Jesuskind, in dessen Geburt wir Weihnachten feiern. Gott kommt aber in seinem Sohn nicht nur auf diese Erde. Am Kreuz, da wird es noch tiefer. Da steigt er noch mehr herab. Was bekennen wir denn im Glaubensbekenntnis? Hinabgestiegen in das Reich des Todes, um nach seiner Auferstehung in den Himmel wieder aufzufahren. Jesus ist unser einer geworden, hat die tiefsten Tiefen des menschlichen Daseins erlebt und erlitten. Er ist uns im Leid zutiefst solidarisch geworden, ganz Mensch geworden, wie wir. Auf dieser Ebene kommt er uns nahe, wird Kind, verletzlich, fühlt mit uns, leidet mit uns, teilt mit uns unsere Not und weint unsere Tränen. Das Wissen um den heruntergekommenen Gott hat Folgen. Wir werden nun nicht mehr an unsere mehr oder weniger frommen Reden gemessen, sondern wie wir mit den armen und verachteten Menschen umgehen. Die Gemeinde Gottes wird nicht an ihren Führern und großen Predigern und Vordenkern gewertet, sondern daran, wie viele kranke und behinderte Menschen in unseren Reihen Platz haben und sich wohlfühlen, weil sie wissen, hier bin ich angekommen, auch mit meinen Macken, mit meiner Schwachheit, mit meinen großen und kleinen Ticks. Ich bin angekommen, weil ich angenommen wurde. Und das sagt euch einer, der das 2008 am eigenen Leibe erleben durfte. Ich höre noch den Chor, komm herein. Ich weiß, wovon ich rede. Weil wir einen heruntergekommenen Gott haben, war Gabriel nicht in Jerusalem, sondern auf dem Feld bei den Hirten, bei den Ausgestoßenen und Verachteten. Und das waren die Ersten, die zur Krippe kamen. Es waren aber auch die Ersten, von denen es hieß, und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Was hatten sie denn gesehen? Was hatten sie denn erlebt? Die Hirten spürten den von dem Engel zugesagten Frieden und sahen ihren heruntergekommenen Gott. Heute Abend sind wir auch eingeladen, zum Stall zu kommen. Das Weihnachtsgeschenk Gottes liegt vor uns, Jesus. Er liegt aber nicht in einer goldenen Krippe, sondern in einer Krippe aus Holz. Sein irdisches Leben hat der Sohn Gottes auf dem Holz begonnen und am hölzernen Kreuz beendet. Wir wissen alle, im Holz gibt es Astlöcher. Manche kann man verstecken vor den Menschen, andere sind wieder offenbar. Vor Gott können wir diese Astlöcher nicht verstecken. Und Astlöcher ist kein anderer Ausdruck als ein Zeichen für Sünde. Der sündlose Gott macht sich so klein und legt sich in eine Krippe. Erst wenn du sagen kannst, ich habe einen vom Himmel heruntergekommenen Gott, der mich unendlich liebt, wird es ein fröhliches und vor allen Dingen ein gesegnetes Weihnachtsfest geben. Und dieses fröhliche und gesegnete Weihnachtsfest, das wollen wir jetzt unserem Nachbar zur Rechten und zur Linken wünschen. In diesem Sinne, fröhliche und gesegnete Weihnachten. Amen. Du großer, kleiner Gott, du kleiner, großer Gott. Herr, du weißt, wer sich über diese Predigt gefreut hat. Du weißt auch, wer sich unter Umständen geärgert hat. Herr, du willst aus alledem, was wir gehört haben, das Beste machen. Wir danken dir, dass du heruntergekommen bist in unsere Welt, in unseren kleinen Stall. Herr, und du siehst auch unseren Dreck, den wir mitschleppen. Wir bitten dich, vergib uns und lass uns ein Weihnachtsfest erleben, wo man auch Weihnachten zu sagen kann. Nämlich mit deinem Frieden, nicht nur für einige Stunden, sondern für ein ganzes Jahr. Amen. Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben. Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich auf Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst. Gott nehme dir Sorgen und Angst und schenke dir neue Hoffnung. Gott bereite in dir den Raum, den du brauchst und an dem du so sein kannst, wie du bist. Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem. Gott mache heil, was du zerbrochen hast, und führe dich zur Versöhnung. Gott gebe dir Entschlossenheit, Fantasie und Mut, damit du auch anderen Weihnachten bereiten kannst. Gott bleibe bei dir mit dem Licht der heiligen Nacht, wenn die dunklen Tage kommen. Dazu segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.